Yok, yapmayacağım. Ama kayda değil, zavukun ya. Ya, şişeler. Ey, tüm hayım. Erzählen Opa nur die, die Story da mit dem, wie sie Seile erwischt hast, so am, am Stadion. Ach so, erzähl mir das mal. Da waren eigentlich schon ohne Summes, da sind auch zwei Frauen, ein Mann und eine Frau, die gehen auch immer vorbei. Ja. In der Ehe macht jeder ihren Pischweier, und da haben wir eh schon gehabt, das war blind. Ja. Und dann ist immer ein paar ist immer rumgekommen, obwohl das nicht kaputt war, weil das auch viel Milch hat. Da stehen wir so eines Abends so, der Mann kommt drüber, er steht am Weiher, dann kommt der rüber, dann sag ich, was laufen dir da hin? Ja, die laufen mir, mein Schock geschlacht haben. Da schlagen euch die noch um. Was meinst du, wie die? Die Hände, der Schock war im Ding. Hey. Der leckt mich der Marx, der hat ja Übung gemacht. Da steht das Weib, steht so noch. Nackig. Ja, siehst du. Und der war auch ein Kerl, so wie er. Da hinten das gebombt. Da hat er gesagt, was hat der? Vielleicht ist er hingefahren und sagte da. Da hat er gesagt, ich hätte mir meinen Schaum abgeschlagen. Der hat sich gebickt und hat so weh, da habe ich mit der Zeterhaut, waren die da hinten im Pudelpaar, nach dem Bundesnorm mit dem Filmbauer. Im Freiefeld. Und Freiefeld am Baum hat das sich so verschlagen. Ja, ja. So, und der vorhin, die Russen, die Maus ja auch an den. Wenn es Spaß macht, warum nicht? Ja. Denn da hinten, was ist das ein faules Volk? Ja. Die Jungen kriegen 900 Mark Sozialhilfe. Die Russen. Ja. Wo Peer 25 Jahre alt sind. Die kriegen 900 Mark. Ja, das sollen sie schaffen. Die mit den 900 Mark. Ja. Können die bitte mit haben dicke BRD. Ja. Dicke BRD. Ja, wo ist denn der Staat? Nicht? Ja. Da der Aufsicht, nicht? Ja. Jeden Tag voll. Die Jungen, die Metzger-Augen sind alles voll. Na, das ist auch für Schnaps, nicht? Die, ja. Die Wodka, nicht? Das auch sieben so Gläser Wodka, die Frau Leid, die Metzger, wo 20, 19, 20 Jahre alt sind. So, sie suchen aber nur einen deutschen Mann. Ja, ja, sicher, das ist ja versorgt. Der das Schab. Versorgt sie, nicht? Ja. Das ist versorgt sie, nicht? Was Opa schon erzählt, ist lächerlich hier überfahren, Merz. Na ja, das Alvin seit Buch hat sich dabei nicht überfahren. Ja, die rennen doch nicht laufend vorbei. Du musst doch mal an, Herr Nettler. Die fahren doch nicht vorbei, wie das sei. Wo Naz war das, ne? Ja, warte mehr genauer. Ja, die fahren doch wie der Henker auf voll. Ne, da gibt es keine Polizei. Wenn ich hier über den Weg fahre, gehen da in Anzeige. Da sage ich, wenn das die Nazi ja, wir sehen ja nicht, wir können ja nicht erst dahin sitzen. Und da ich kenne man da. Ja. Ja, ja, so ist das. Ja. Da haben sie gut holen, nicht? Aber so hoher Respekt. Mhm. Und da ist einer bei der Ortspolizeibehörde, der sagt, Eli, wo vorher ein Schlachter sind, Baboa. Der sagt, Eli, von dir haben sie Respekt. Am Amt haben sie von dir Respekt. Wenn ich das schaut gar nichts, nicht? Besser warum? Sagen wir warum. Ja, wer schon da gesagt, Peter. Doch, ich weiß ja warum, nicht? Der Stock hin muss noch im Pult. Was? Der andere nicht. Hat immer so große, da hat die Knüppel oben. Die neun Jahre noch, die Lehn hat ja aber beinahe. Einschließen Sie. Kein Respekt. Willi, die konnte zu mir sagen, der ist bekloppt oder was zu sagen. Da ist er, dann ist mir scheißegal. Da ist doch dein Vater. Dann drauf, nicht. Wenn ich das sage. Wir sagen, da hat der Paragraph, da hast du ja. Ja, ja, drauf. Ja. Drauf. Die werden nach oben. Sie machen doch auch die Kündiger nicht. Jetzt ist die Polizei gekommen, dann sag ich, was ist denn? Was haben wir denn? Kann ich denn schon mal? Da unten, die fahren auch am Bootshaus vorbei. Wenn wir es Nummer gesehen, bezahlen 20 Mark. Und dann sag ich, wo soll ich dann durchfahren? Sag ich, ich bezahle ich 2,5 Mark Pacht an der Stadt. Und eigentlich fahren am Bootshaus vorbei, wenn der Weg Schlagsperr gibt. Da sag ich nur mal vor, ich habe keine Nummer. Da fahren eigentlich die Bergen hoch und fahren da hin und runter. Wer hat dich da geschickt? Der Geil, der Sonne. Sondern am Geil, schöne Gruß. Wenn der Trick kommt, da wäre bei mir gewesen, ich hätte gesagt, er kriegt mich rund und gesund am Arsch. Ach, das ist der Neubach, der ist ja von Neubach. Der Diefel. Ja. Der Diefel, ne? Ja. So geht einer um Gott. Ja. So, Willi. Ja. Ja. Ich meine da, vielleicht geht immer Saron hinten durchfahren. Wir fahren unten raus. Ja. So, nein, schick dich. Hat der Leo, der Opa auch. Ja. Hat er gut einen getrunken, aber hey. Oh, Philipp. Philipp, aber alles sauber gehen. Ne? Sauber, ich trinke ja noch was. Der kennt mir nicht gut. Nein, weiß ich gar nicht. Man hält sich so, was man. Ja, man kann mal einen trinken, aber. Wie, noch nicht einen? Naja, ich schon. Ich noch nicht einen! Der Schnaps kann noch stehen und kann echt überfallen, hier bei Ihnen. Ich bin auch kein Schnaps können. Okay. Ja, der Michael, der Lippen hat, ne? Ja? Der Michael, der Lippen hat. Ja, gut, das der sagt immer, der Opa hat immer gesagt, wo ich immer ein Schnaps den das schadet gar nicht. Ja, der sagt aber immer einen. Der ganzen Sache, aber laufen, wenn der Flasch voll ist, merkst du, dass der Flasch immer abfällt. Ja. So, weil komm. Das ist noch jung. Na ja, da viel Spaß. Und da hinten steht da noch ein. Das ist der Daniel. Ah! Der Daniel soll doch hier kommen. Das ist der Lehrer in Konrads. Ja, das ist doch gut. Die sind die Scheiße sowieso in der Hauptstadt.